Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So Leute, wir melden uns pünktlich zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema, ein festes Thema. Und das Thema heißt, ich habe mich gewehrt. Möchte gerne mit Menschen reden, die wehrhaft sind. Oder vielleicht seid ihr auch gerade dabei, euch zu wehren. In einer Phase des Wehrens. Also habt ihr euch gewehrt zum Beispiel gegen einen gewalttätigen Ehemann, gegen eine gewalttätige Ehefrau, gegen einen schlagenden Vater, gegen einen Stalker, gegen eine ungerechte Behandlung im Job oder eine falsche Behandlung im Krankenhaus oder gegen einen Justizirrtum, wie auch immer. Habt ihr euch schon in eurem Leben sehr gewehrt, eingehend gewehrt oder vielleicht wehrt ihr euch zurzeit sogar gegen irgendetwas oder gegen irgendjemanden? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. So, die erste Anruferin heißt Sabine und sie ist 59 Jahre alt. Guten Morgen, Sabine. Guten Morgen, Domian. Hallo. Gegen wen hast du dich gewehrt? Oder gegen meine Mutter. Erzähl. Ja. Sie hat mich von Kind auf an abgelehnt und ich habe gestern in deiner Sendung gehört, dass dieses Thema kommt und ich habe seitdem drüber nachgedacht und habe mich gefragt, was möchte ich, worum geht es mir? Und ich möchte eigentlich eine Botschaft weitergeben, Mut zu entwickeln, zu sich selber zu stehen und ja einfach für sich selber auch zu sorgen. Erzähl mal von deiner Mutter. Sie hat mich von Kind auf an abgelehnt. Sie hat mir gesagt, ich bin schlecht zur Welt gekommen. Du bist schlecht zur Welt gekommen? Ja, was hat heißt sie das? Mir gesagt. Was heißt das? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin von Grund auf an schlecht für sie gewesen. Sie hat gegen mich gekämpft, sie hat mich gedemütigt, niedergemacht. Geschlagen. Also geschlagen, körperliche Gewalt gab es auch? Auch, ja, ja. Mhm. Und hat sie dir gesagt, dass du ungewollt... Nein, das war ich nicht. Das nicht? Nein, das nicht. Das habe ich sie mal später gefragt. Ich habe auch heute noch mit ihr Kontakt und das Aberwitzige an der Situation ist, dass sie ganz allein in einem Altenheim ganz gottserbärmlich einsam lebt. Mhm. Ich habe einen Bruder, einen jüngeren Bruder. Meine Mutter hat ein Kind in ihrem Leben gehabt. Dieses Kind bin ich nie gewesen. Sie hat mich zugunsten meines Bruders enterbt und der gibt überhaupt nichts, aber auch gar nichts auf sie. Er fragt nicht nach ihr, er will nichts mit ihr zu tun haben. Mhm. Und ich habe mich gewehrt, indem ich mich als Kind schon widersetzt habe, was ich unglaublich mutig finde. Ich bin 51 geboren, in den 50er Jahren als Kind autoritär erzogen worden. Ja. Und habe dann gesagt, ich tue das nicht, was ich tun soll. Ich mache es sowieso nicht richtig. Ja. Und bin, wie gesagt, mit 14 Jahren aus dem Elternhaus raus, weil aber ich gewusst habe, ich gehe unter. Mit 14 Jahren aus dem Elternhaus raus? Ja. Wohin in der Zeit damals? Ja, das war eigentlich nicht schwierig. Ich habe mir einen Atlas genommen aus dem Schulunterricht, habe geguckt, was ist am weitesten von meinem Heimatort weg. Und das war in Süddeutschland. Ja. Ich bin dann am Bodensee gelandet und habe dort eine Ausbildung gemacht in der Hauswirtschaft und habe dort in dem Haus auch dann gewohnt. Ach, und als so, 14-Jährige bist du eigeninitiativ durch ganz Deutschland gefahren? Ja, das war mir völlig bewusst. Wenn ich zu Hause bleibe, gehe ich neben meiner Mutter unter oder ich werde irrsinnig. Welche Rolle hatte denn dein Vater in dem Spiel? Zu meinem Vater habe ich eine sehr, sehr innige und liebevolle Beziehung gehabt. Mein Vater ist ein wunderbarer Mensch gewesen. Aber hat er sich denn nicht Sorgen gemacht, als du dann weg warst? Ich glaube schon, aber ich glaube, dass er dem hilflos ausgeliefert war, weil er hat meine Mutter geliebt. Haben die dich nicht gesucht? Wenn man als 14-jähriges Mädchen in der Zeit, als du 14 warst, ja heute auch, einfach weg ist. Nein, das war ja ganz offiziell mit Lehrvertrag und allem. Ach so. Ich bin ja nicht über Nacht verschwunden. Ah, ich dachte, du wärst einfach abgehauen. Nein. Es war ganz offiziell. Nein, das war alles ganz offiziell. Und da hat die Mutter auch dann nichts gegen gehabt. Die war froh, dass sie dich los ist. Ja. Mhm. Mhm. Das war aber wirklich mutig, zu sagen, mit 14, ich gehe ganz weit weg und mache alles ganz alleine. Denk ich. Nochmal zurück in die Jahre davor, als du Kind und Jugendliche warst. Mhm. Wie hast du dich da zur Wehr gesetzt konkret, wenn sie dich geschlagen hat zum Beispiel? Was hast du gemacht? Also wenn sie mich geschlagen hat, war ich wehrlos, da konnte ich nichts gegen tun. Mhm. Aber zum Beispiel, wenn ich etwas tun sollte, habe ich gesagt, ich mache das nicht, weil es ist ja sowieso nicht richtig. Und hast du da nicht eine gescheuert bekommen? Ja, klar. Und das hast du aber hingenommen? Ja. Hm? Du bist aber eine sehr starke Persönlichkeit früh gewesen. Also das wird mir jetzt so nach und nach erst klar. Ne? Dass du dich nicht hast einschüchtern lassen, wundert nein. mich. Nein, nein. Und ich habe auch jahrelang geglaubt, ich dürfte selber keine Kinder haben, weil dieses Verhältnis von meiner Mutter zu mir bestand auch von meiner Mutter zu ihrer Mutter. Mhm. Und ich habe dann wirklich das Glück gehabt, nach 2 Ehen, die nicht glücklich waren, einen Mann kennenzulernen, mit dem ich noch 2 Töchter bekommen habe, über die ich heute ganz, ganz stolz und glücklich bin. Und das hat alles gut geklappt dann? Und da denke ich im Nachhinein, weil welchen unglaublichen Mut ich hatte, mhm. das trotzdem anzugehen, um mich nicht einschüchtern zu lassen. Ja. Also du bist nicht in diese Rolle zurückgefallen, die deine Mutter dir vorgelebt Nein. hat, das nicht? Nein, bis heute nicht. Ja. Bis heute nicht. Weigere mich. Ich wollte noch zu dem Vater was fragen. Mhm. Wenn die Mutter schlecht über dich gesprochen hat, mhm. wenn die dich niedergemacht hat mit Worten, so habe ich es gerade verstanden, mhm. wenn sie dich geschlagen hat, hat er gar nichts gemacht? Nein. Weil er ihr verfallen war, meinst du, oder er sie so sehr geliebt hat? Es war eine Hassliebe zwischen den beiden. Er hätte ihr die Füße geküsst, wenn er gewusst hätte, es macht ihr eine Freude. Im Nachhinein, als du älter wurdest, hast du deinen Vater nicht ein wenig dafür verachtet? Nein. Warum nicht? Weil meine innere Bindung an ihn, meine Ähnlichkeit mit seinem Wesen, also ich verstehe ihn, ne? Wobei du die Starke bist und er offensichtlich ein schwacher Mensch war. Nee, das glaube ich nicht. Na, sonst hätte er sich auf die Seite des Kindes geschlagen. Ja gut, das kann sein. Also von der Seite habe ich es noch nicht gesehen, aber er hat alle Achtung von mir. Aber er lebt nicht mehr. Nein, er ist 82 schon gestorben. Gab es denn, wenn du dich zurückerinnerst, wie alt warst du, als du zum ersten Mal dann gegen deine Mutter ja aufmüpfig warst? Das wird so gegen 10, 12 Jahre gewesen sein. Mhm. Da hat es wirklich schon Kämpfe gegeben, auch mit meinem Bruder, ne? Wirklich körperliche Kämpfe auch. Und ich habe auch ganz oft wirklich schreckliche Albträume gehabt. Und meine Mutter hat mir selber gesagt, dass sie mich dann geschlagen hat, bis ich wach wurde und ruhig war. Wenn du dich erinnerst, was war das Schlimmste, was deine Mutter zu dir gesagt hat? Dass ich nichts wert bin. Dass du nichts wert bist. Hm? Wenn man das einem Kind sagt, ist das natürlich eine Katastrophe. Das entzieht im jeglichen Boden. Ja. Jeglichen Boden. Was für eine dennoch großartige Geschichte, dass du den Weg dann hast geschafft und dass du alleine gegangen bist. Und deshalb habe ich mich gemeldet, weil ich denke, ich möchte wirklich Menschen, ich weiß nicht, ob es sowas Ähnliches gibt, keine Ahnung, klar. Menschen, die verzweifelt sind, möchte ich Mut machen. Nicht das find, aufgeben. Das finde ich, wie gesagt, richtig, wobei das natürlich auch immer so eine Mentalitätsfrage ist. Manche Menschen haben die Kraft nicht dafür. Du warst offensichtlich ein starker Mensch, der das durchgezogen hat. Ich habe auch ein ganz, ganz großes soziales Netz. Ganz viele. Ja gut, aber damals. Freunde. Aber damals, das beeindruckt mich ja so, dass du als 14-Jährige, wo alle Angst haben, von zu Hause wegzugehen, gerade in der Zeit. Ich habe gelitten wie ein Hund. Ja. Aber ich wusste, es muss sein. So, jetzt lass uns doch nochmal zu sprechen kommen auf deine Mutter, die jetzt sehr alt ist und in einem Altenheim liegt. Ja. Und sehr einsam ist. Ja. Besuchst du sie ab und zu? Ja, klar. Ich halte Kontakt mit ihr. Wie ist das für dich, wenn du sie jetzt da so hilflos liegen siehst? Und sie tut mir in der Seele leid, so erbärmlich zu leben. Und ich weiß, es ist ihr Weg, den sie gewählt hat. Ja? Und den muss sie jetzt auch gehen. Ja, ich habe da keinen Einfluss drauf, ja. Ich bin trotzdem ihr Kind und sie ist meine Mutter und ich kann es nicht, ich kann das nicht verleugnen. Ich schaffe es nicht. Und da denke ich, da hört mein Mut jetzt auf. Wie schlecht geht es ihr? Was hat sie konkret? Naja, sie wird langsam ein bisschen dement. Körperlich erlebt sie ihren Verfall sehr bewusst. Sie ist immer sehr selbstbestimmt gewesen. Sie hat lange Jahre in ihrem Beruf gelebt und erlebt jetzt ganz bewusst, dass sie wirklich nichts mehr von dem kann, was ihr irgendwann mal irgendwas wert war, ne? Ist sie bettlägerig? Nein, noch nicht, aber sie ist völlig immobil, ne? Du hast gerade das Alter gesagt. Wie alt ist sie? Ja, sie wird 83. 83. Mhm. Gab es denn mal einen Moment zwischen euch vielleicht der Nähe, in dem sie sich entschuldigt hat für all das, was passiert ist? Nein. Nein. Ist ihr das bewusst, was sie mit dir gemacht hat? Nein. Hast du sie auch später nie darauf angesprochen? Ich suche Gespräche. Ich versuche, wenn es möglich ist, ich rufe sie regelmäßig an und besuche sie auch. Aber wahrscheinlich ist es jetzt für ein klärendes Gespräch zu spät, weil sie zu alt und zu krank ist. Das hättest du vielleicht vor 10 Jahren machen. Sie ist manchmal erstaunlich klar, Aber in anderen Bereichen verleugnet sie die Wahrheit völlig. Und ich denke, es hat keinen großen Zweck mehr, da jetzt auf sie einzudringen. Ja, das würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Also das heißt für mich, dass ich mit mir und damit alleine jetzt mich auseinandersetzen muss und klarkommen muss. Ne? Ja, und ja. Dieses letzte Stückchen Mut, das ist auch genau mein Thema. Das fehlt mir. Mhm. Ja, mhm. Zu sagen, ich breche mit ihr. Mhm. Kann ich nicht. Ja, wahrscheinlich hättest du dann schon früher brechen müssen. Ja. Jetzt ist es eine alte, selbstgebrochene Frau. Mhm. Und da sagst du, es ist genau. Immerhin meine Mutter, ist ein alter Mensch. Und sie hat es schon schwer genug und ich stehe ja jetzt einfach zur Seite. Punkt aus. Ich bin der einzige Mensch, mit dem sie Kontakt hat. Wenn du den Gedanken durchspielst, den hast du bestimmt schon durchgespielt, sollte sie sterben? Ja, habe ich. Macht dir das Trauer, Traurigkeit? Nein. Sondern? Also ich bin in mir ganz sicher, dass ich nichts versäumt habe, dass all die Jahre, wenn es Annäherungsversuche gegeben hat, kamen die von mir, immer wieder von mir. Du hast getan, was du tun konntest. Ja, ja. Und du wirst sie nicht vermissen. Nein. Ja. Nein. So, Sabine, recht schönen Dank für den Anruf. Ja. Und das war ein gutes Beispiel dafür, für einen couragierten Menschen, ein couragiertes Mädchen damals. Mhm. Toll. Respekt. Ja, und ich bin heute froh, so zu leben, wie ich lebe. Ich bin glücklich und habe zwei wunderbare Töchter und bin dankbar dafür, für mein Schicksal, dass ich das so geschafft habe. Und das war die Botschaft, die ich weitergeben wollte. Prima. Und die ist gut rübergekommen. Hm? Alles Gute. Danke. Sabine, tschüss. Hm? Ciao. So, meine Lieben, unser Thema heißt, ich habe mich gewehrt. Wer von euch hat sich schon sehr gewehrt gegen einen Menschen, aus welchem Grund auch immer, weil euch Unrecht getan wurde? Oder vielleicht seid ihr im Moment sogar dabei, euch gegen jemanden zu wehren, der euer Leben vergiftet und der nicht gut für euch ist. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Pascal und er ist 20 Jahre alt. Hallo Pascal. Ja, hallo Domian. Hi. Gegen wen wehrst du dich? Also bei mir ging es um Mobbing in der Schule. Mhm. Ich wurde damals, wo ich in der Schule, also ich kam dann in eine neue Klasse da. Wie alt warst du da? 16 ungefähr. Ja. Und da hatte ich dann so einen Mitschüler, der mich halt gleich nach einer Woche oder so angefangen hat zu ärgern, warum auch immer. Wie hat er dich denn geärgert? Ja, es fing an mit so Papierkügelchen beschmissen nervt und so. Ist ja noch harmlos. Ja, aber dann ging es halt los mit, also auch körperliche Angriffe und so weiter, nach der Schule dann. Das und nachmittags, wenn ich ihn gesehen habe zum Beispiel. Was heißt das genau? Da hat er mich halt geschlagen und mit Stöcker auf Steine beworfen und so weiter. War der dir körperlich überlegen? Nee. Nee? Mhm. Ich war eigentlich größer und also auch, sag ich mal, kräftiger gebaut, aber nicht dicker oder so, aber... Mhm. Erzähl mal weiter, wie ist das denn? Erzähl mal weiter, wie es dann weitergegangen ist. Ja, und dann kam es halt, also ich habe mit Kindern darüber gesprochen und so weiter. Mhm. Da ich mal alles bloß in mich reingefressen und sozusagen. Und bis der Tag dann kam, wo ich mich gewehrt habe. Wie viel Zeit ist da vergangen vom ersten... Circa ein halbes Jahr so. Ja. Und wie hast du dich dann gewehrt? Na, mit Schlägen und Tritten. Und aber das ist so halt passiert, dass dieser Junge halt im Rollstuhl sitzt. Ach du Lieber. Und da auch nicht mehr rauskommt. Ach du lieber Gott. Das heißt, es ist eskaliert? Wie? Ja, das war ein Tag nach der Schule wieder. Mhm. Und da stand halt wieder ein Haufen Leute rum, die sich gefreut haben. Und der hat mich ins Gesicht geschlagen. Einmal ist mir gefallen lassen, nochmal und nochmal. Und bis ich dann wirklich ausgerastet bin. Dann habe ich zurückgeschlagen, zurückgetreten, dann habe ich ihn hochgenommen. Weil du da so viel stärker bist? Ja, voll auf den Boden geschmissen. Also es war Beton, war draußen. Und der ist halt mit Kopf und Nacken so, ist er dann voll auf den Beton gekracht, ja. Hm. Und hat sich ja bei Lendenwirbel und Rückenmark und so verletzt, sind, ja. Und wie ging das dann weiter? Wurde die Polizei, Krankenwagen gerufen, oder? Ja, kam alles, ja. Die haben mich dann auch erstmal da mitgenommen. Und ich musste auch vor Gericht und so weiter. Aber ich muss dazu sagen, dass ich, weil er mich da zuerst geschlagen hat und so weiter, dass ich, also ich habe gar keine Strafe bekommen. Also war das eine Notwehrsituation? Ja, genau, ja. Mhm. Aber also die wussten auch, das ist voll zu schlimm, das tut mir auch leid, aber die wussten auch, dass ich mich gewehrt habe und dass das nicht beabsichtigt war, was da passiert ist. Du hattest Zeugen? Ja. Das ganze liegt jetzt 4 Jahre, ungefähr 3 Jahre zurück, 3,5 ja. Jahre. Hm. Wie denkst du denn heute darüber? Ja, ich sag mal, teils. Also ich bin in dem Sinne froh, dass ich mich endlich erwehrt habe. Aber wie das halt, also wie soll ich das sagen, die Schwere, also was er hat, das tut mir schon wohl leid. Also wie dolle das denn im Endeffekt war. Hm. Beschreib ich das doch. Ich wollte sozusagen bloß mal zeigen, dass ich mir das nicht mehr gefallen lasse und so weiter. Aber warum bist du denn dann so ausgerastet und hast dann gleich so heftig reagiert? Du hättest ihn eine scheuern können und dann... Ja, so weiß ich nicht. Ich hab da, das war wie ein rotes Tuch. Ich habe gar nicht mehr aufgehört. Du warst völlig von Sinn. Völlig neben der Spur, ja. Hast den, ganzen Kerl hochgehoben und runter geschleudert? Ja. Also richtig so hoch auf die Schulter genommen und dann voller Wucht runter. Wie ist denn genau sein Zustand jetzt? Er sitzt im Rollstuhl, sagst du. Ja, so ist das. Ja, ist jetzt scheiße zu sagen, so ist das okay, aber also so geht's ihm gut, sag ich mal, in dem Sinne. Aber ja, okay, aus dem Rollstuhl kommt er nicht mehr raus. Aber ist, so nochmal. Ist das eine Querschnittslähmung, was er hat? Oder? Ja, sowas, ja. Der hat, also ab der Hüfte so, also der kann halt die Beine nicht mehr bewegen. So. Hast du den mal später besucht? Wollte ich, aber die Eltern haben mich abgeblockt. Mhm. Hast du ich hab's eben mal versucht und so, aber den habe ich auch komplett gelassen. Hast du ihm denn mal geschrieben? Nee, hat dein Kollege schon gesagt, habe ich nicht, ich weiß nicht warum, aber ich weiß nicht, wie die Eltern reagieren oder so. Mhm. Ist der dir denn schon mal zufällig dann über den Weg irgendwie gekommen nochmal? Nee, gar nicht mehr. Mhm. Aber ihr wohnt doch in der Nähe da, oder? Ja, oder habt gewohnt. Ja, aber ich habe den nie wieder gesehen. Mhm. Das ist natürlich eine sehr schlimme Geschichte. Ja. Das ist eine schlimme Geschichte, wo man genau sagen muss, so darf es eigentlich nicht passieren. Ja, so ist es ja. Weil es natürlich weit über das Ziel hinausgeschossen ist. Und ja. Der das bereue ich auch sehr, das muss ich zugeben. Weil so sollte es ja auch wohl nicht sein. Wie gesagt, das sollte bloß mal ein Zeichen sein, aber irgendwie ist es dann völlig ausgeartet. Aber du hast, um das auch nochmal klarzustellen, ein halbes Jahr dich überhaupt nicht gewehrt. Nee, gar nicht. Nee. Hast du den denn verbal verwarnt? Nee, auch nicht wirklich. Warum nicht? Eigentlich immer nur so young und... Könnte man sagen, hier, pass auf, wenn nochmal was ist, dann zieh dich warm an, irgend sowas. Nee, auch nichts mehr. Warum nicht? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich habe das ja auch keinem gesagt und so. Ich habe irgendwie alles nur um mich rumgefressen. Ich habe gar nichts gesagt. Ich bin einfach nur young. Hattest du denn zunächst vor dem Angst? Ja, das würde ich eigentlich auch nicht so sagen. Hm. Ist ein seltsames Verhalten. Wenn du so ein starker, großer Kerl bist, dass der sich überhaupt an dich herangetraut hat... Dass du dich von dem hast schlagen lassen, so war es ja auch. Ne? So ja, war es ja auch vorher. Auch, ja. So. Ist ja merkwürdig. Keine Ahnung, warum das so war, aber. Wie verhältst du dich denn in anderen Situationen, wenn dir jemand dumm kommt? Heute? Na, heute versuche ich das einigermaßen aus dem Weg zu gehen, aber es kam natürlich schon mal die Situation manchmal so, wenn man irgendwie nach feiern ist oder sowas. Aber da habe ich den. Bloß was zurück, aber kaum was zurückgesagt, sag ich mal, manchmal, aber meistens bin ich auch bloß so, sag ich mal, gegangen und so. Hast du denn nochmal jemanden geschlagen? Nee, gar nicht mehr. Hat das damit zu tun, mit dem, was da passiert ist? Das kann ich nicht sagen, das war auch vorher nicht so, ich habe auch vorher nie, also. Mhm. Das war vorher, wo ich ausgerastet bin, aber vorher habe ich keine geschlagen und danach auch gar nicht mehr, nichts mehr. Ist es erklärbar damit, dass der dich wirklich über so einen relativ langen Zeitraum so permanent provoziert hat? Ich denke schon, und vor allen Dingen, weil ich mit niemandem darüber geredet habe. Ja genau, das ist natürlich auch ein Fehler. Hättest du mal zu Hause so einen Mund aufgemacht oder bei einem Vertrauenslehrer oder sowas, dann hätte man das vielleicht ein bisschen deeskalieren können. Ich denke mal, dass das auch damit eine Rolle spielt, dass ich das alles in mich reingefressen habe und dass das dann auf einmal rausgekommen ist, denke ich mal. Aber ich wäre an deiner Stelle sehr, sehr gewarnt, was deine eigene Person angeht. Das heißt, du musst dich sehr im Griff haben. Ja, wegen Ausrasten. Ja. Genau. Wenn du einmal schon mal so ausgerastet bist, kann das auch normal passieren. Das heißt, dein oberstes Gebot muss sein, keine körperliche Gewalt. Keine körperliche Gewalt. Ja. Und wenn, dann rede vorher mit jemandem und besprech die ganze Sache und so weiter. Ja, mach ich. Wie haben denn die anderen Schüler und die Lehrer dann auf dieses große Unglück reagiert? Na, die haben, also die Lehrer, die waren ja nicht bei, die haben das ja auch nicht geglaubt, wo die Schüler da hingelaufen sind. Und so. Na gut, aber hinterher war ja klar, was geschehen war. Wie haben die sich dir gegenüber verhalten? Ja, die die haben sich relativ, also sag ich mal, ganz schön abwesend, um sozusagen danach so die richtig komisch irgendwie. Hast du den Eindruck gehabt, dass die dich alle sehr verurteilen? Ja, so, ja. Aber du bist weiter auf der Schule geblieben? Hm. Ja. Was machst du heute? Ich habe eine Ausbildung als Metaller. Ja, und bist im Job? Hast du einen Job? Na, meine Ausbildung, die mache ich erstmal fertig. Und achso, du bist noch, achso, verstehe. Das dauert noch ein bisschen an. Ja. Also, erschütternde Geschichte. Im Grunde genommen war dein ganzes Menschenleben dadurch nicht ganz zerstört, aber sehr, sehr, doch sehr angeschlagen ist, sagen wir so. Ich würde schon sagen, zerstört. Ja. Oder zerstört, ja. Klar, wollen wir es auch so krass sagen. Und du passt auf, dass dir nie im Leben wieder sowas passiert. Ja. Ne? Also. Gut, Pascal. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Und schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. 0800 220 50 50, unsere kostenfreie Nummer für euch zum Thema Ich habe mich gewehrt. Und ihr könnt auch mailen, domian@wdr.de. Und wir sind verbunden jetzt mit Abed. 35, hallo Abed. Grüß dich, Jürgen. Hallo Abed. Hallo. Also bei mir geht's darum, ich habe mich gewehrt meiner Familie gegenüber. Mhm. Das ist so, ich bin Moslem, wie der Name schon sagt. Ja, türkisch denn? Nee, arabisch. Arabisch, mhm. Ja. Und ich habe eine deutsche Frau. Mhm. Ist Christin. Ich habe drei Kinder. Ich habe mich gefragt, also die Frau ist eine Deutsche. Ist eine Deutsche, ja. Richtig. Mhm. Okay. Mhm. So. Mit der Hochzeit und alles ist gar kein Problem gewesen, aber wo das erste Kind da war, ich habe drei Mädchen, wie gesagt, und wo das erste Kind da war, dann habe ich gesagt, so, ich möchte mein Kind taufen. Christlich taufen. Richtig. Ja. Und da ist es schon ein bisschen eskaliert. Die waren alle dagegen. Oh, das glaube ich. Und ich habe mich durchgesetzt. Ist deine Familie streng religiös? Von meiner Mutterseite schon. Ja. Mhm. Ja. Mein Vater auch, aber der hat mich verstanden, gleich mal. Der war am Anfang ein bisschen dagegen. Warum? Da hat er danach aber, ja. Warum wolltest du die Kinder taufen lassen? Ich sag mal so, weil ich jede Religion respektiere und ich respektiere sehr meine Frau. Mhm. Mhm. Okay. Ja, und ich sag mal so, ich kann nicht über ein Leben entscheiden, was das wird. Mhm. Das liegt nicht in meiner Macht. Mhm. Okay, ja, und dann, erzähl mal weiter mit der Familie. Ja, und dann ist es so weit gekommen, dass ich im Moment zu drei meiner Onkels gar keinen Kontakt habe. Ich kenne, die haben jeder schon 4, 5 Kinder. Ich kenne nicht mal die Kinder davon. Also die haben mit dir gebrochen, weil du das getan richtig hast. Hm. Also richtig, alle drei Mädels sind getauft mittlerweile. Richtig, ja. Und deine Eltern? Am Anfang, wie gesagt, waren die dagegen. Meine Mutter die hat mir versucht, das auszureden. Und dann habe ich gesagt, nein, ich mache es. Mhm. Bei der ersten. Entschuldigung. Und danach hat sie das einsehen müssen. Mhm. Und dann war die mit in der Kirche dann, ne? Ah ja. Und der Vater? Mein Papa auch, bei allen drei. Alle drei, waren dann da? Ja. Und hast du Geschwister? Außer der Rest der Familie gar nicht. Hast du Geschwister? Ja. Wie viel? Ich habe noch, das muss man jetzt rechnen, noch 6, also wir sind 7 insgesamt. Also 6 Geschwister noch. Ja. Wie haben die sich dann dazu verhalten? Ich sag mal so, eine Schwester von mir, 2. Die eine, also ihre Kinder hänseln meine Kinder auf der Schule. Die sagen, ja, ihr seid Christen, ihr isst Schweinefleisch, mit euch wollen wir nichts zu tun haben. Aha. Ja, und ich sag mal ganz ehrlich, Jürgen, für mich hört sich jetzt ein bisschen so doof an, aber für mich ist es so, erst kommt Gott, dann kommen meine Kinder, dann kommen die Engel. Mhm. Weil ich hänge sehr an meine Kinder. Mhm. Also ich lasse nichts darauf kommen. Also egal, ob die... Egal, was sie getauft sind, das ist mein eigenes Fleisch und Blut. Ja, ist auch eine richtige Einstellung. Finde ich auch. Gibt es denn Geschwister, die auf deiner Seite stehen? Ja, 2. 2. Aber das, was du gerade erzählst... Die sind noch jünger, die haben selber noch keine Kinder. Die sind 20 und 24. Also kann man sagen, dass das so quer durch die Familie einen Riss gegeben hat. Ganz viele weiterläufige Verwandten haben den Kontakt komplett abgebrochen zu dir. Richtig. Und richtig. Selbst zwei Schwestern finden es nicht richtig, aber du hast dich gewehrt und bist jetzt deinen Weg gegangen. Ich wehre mich bis heute noch. Ich wehre mich bis heute noch, weil ich bin im Sicherheitsdienst tätig. Mhm. So, ich mache, wie heute zum Beispiel, mache ich Streifendienst, Alarmverfolgung, und ich bin manchmal auch mit Personenschutz unterwegs. Mhm. Also als Personenschützer. Ja. Mhm, ja. Richtig. Und wenn ich nach Hause komme, dann sind wir mal auch ein, zwei oder drei Tage mal unterwegs. Und wenn ich nach Hause komme, war das so, dass ich musste mir das anhören. Ja, deine Mutter hat angerufen, weil der und der was gesagt hat und die Kinder wurden gehänselt, mhm, und so. Und das hat so eskaliert früher, dass ich kurz vor der Scheidung war. Oh. Ja. Das heißt, du hättest deine Frau, obwohl du sie so liebst, weil du mürbe wurdest, fast verlassen. Ja, weil das ist so, wenn jemand immer auf dich immer einredet. Und irgendwann mal habe ich gesagt, wisst ihr was, das reicht bis dahin und nicht mehr. Das ist meine Familie, mein Leben. Mhm. Und wenn ihr früher euch alle gestritten habt, da kennen wir doch nichts für, da kennt ihr die Kinder doch nichts für. Mhm. Die wachsen gerade auf, die haben noch nichts vom Leben erlebt. Mhm. Wie alt sind deine Kinder jetzt? Die Große ist 13. Mhm. Und dann habe ich eine 10-Jährige und da wird eine jetzt am 14.5. wird die 3. Ah ja. Mhm. Ja. Hat sich denn jetzt, die Älteste ist 13 Jahre alt, hat sich denn jetzt die Sachlage so ein bisschen beruhigt oder stichelt man immer noch? Man stichelt immer noch. Also das ist so extrem, das ist, naja, das wenn ist du, Wahnsinn. Wenn du die merkst jetzt langsam, gerade... Die merkt das langsam, dass irgendwas... was nicht sein kann, weil die ist mit ihren 13 Jahren ist sie so schon so weit entwickelt, dass sie zu mir kommt und sagt, Papa, warum ist das so? Mhm. Warum werden die Christen nicht so als gleichberechtigt so anerkannt? Ja. Ja. Mhm. Ja, ist natürlich auch schlimm, wenn sie auf dem Schulhof von ihren Cousins oder Cousinen schlecht angesprochen wird, hier, du bist eine Christin und du frisst Schweinefleisch oder irgend sowas, das ist natürlich auch furchtbar, in einem so nahen Verwandtschaftsverhältnis. Das ist eine Schande, finde ich. Jede Religion gehört respektiert von der anderen Religion. Und egal, was man so ist. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Ich sag mal so, wenn die wirklich den Koran gelesen haben und wenn die Bibel gelesen haben, da wirst du gar keine Unterschiede sehen. Weißt du, deine Familie, die sich von dir abgewandt hat, die sollten froh sein, wenn sie gläubige Menschen sind, dass die Kinder getauft worden sind und eben auch im Glauben erzogen werden. Nur darum geht es doch. Das versuche ich denen zu erzählen. Und dann heißt es wieder, nein, du musst dir vorstellen, so kriege ich dazu an, du musst dir vorstellen, du lebst in Europa. Mhm. So, in Europa sind Mädchen, wenn die Christen sind, die sind mit 13, 14, 15 Jahren, kommt die schwanger nach Hause. So, das hat doch mit der Religion nichts zu tun. Das ist alles Erziehungssache. Ja klar, absolut, alles. Ich sag mal auf Deutsch gesagt, ich reiche mir den Arsch auf, damit ich Geld nach Hause bringe und ich komme morgens wirklich nach Hause, so meistens 6, 7 Uhr. Mhm. Und dann bleibe ich wach, damit ich die Kinder noch sehe, ne? Bevor die in die Schule gehen oder sonst weiter. Und mit der Kleinen, damit ich noch mit der spiele. Sag mal, wie ist es? Wie ist das denn? Das ist eine große Familie. Wohnt ihr denn so alle auf einem Fleck? Das ist mein Problem, ja. Das heißt, ich wohne zum Beispiel 300 Meter von meiner Mutter, 400 oder 500 Meter von meinen Schwiegereltern. Mhm. Meine Schwester wohnt im selben Haus unter mir. Ach, das heißt, also die Feinde, in Anführungszeichen, laufen ja ständig über den Weg. Richtig, genau. Der Feind wohnt im selben Haus. Spricht man denn? Grüßt man sich noch? Nein, seit ungefähr einem Jahr jetzt. Gar nicht. Ach. Funkstille, aber richtig Funkstille. Man sieht sich auf der Treppe und dreht sich um und geht. Also ich versuche mit ihren Kindern zu reden. Ich sage meinen Kindern, da sind eure Cousins und Cousinen, redet mit denen. Also wir sprechen gerade von deiner Schwester. Ja, Papa, du grüßt nicht mehr deine Schwester. Ich spreche von meiner Schwester. Mhm. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ja. Aber das ist ja wahrscheinlich auch für deine Eltern ist es ja auch eine traurige Situation, dass das alles so zerrüttet das ist. Ja. Das ist es. Ne, meine Eltern sind auch nicht mehr die Jüngsten. Und mein Vater ist richtig krank, der hat Diabetes, der spritzt sich, weiß nicht, 4, 5 Mal am Tag Insulin. Meine Mutter hat Gebärmutterkrebs also die Gebärmutter ist schon entfernt worden, aber also ist das alles belastend? Ich will die nicht noch mehr belasten. Ich will die nicht noch mehr belasten. Dennoch, ich lebe mit diesem Druck seit 14 Jahren oder 13 Jahren. Ja. Aber ich muss dir wirklich sagen, Hut ab und Respekt, dass du das so klar durchziehst. Und ich hast ja nicht, muss ich, nicht beirren. Ich habe keine andere Wahl. Ja, gut, manch einer hätte die Frau verlassen oder so. Oder hätte sich dem Druck der Familie doch ergeben. Und aber ich finde es ausgesprochen gut und sehr mutig. Und das ist ein couragiertes Verhalten. Wir sind wirklich am Überlegen, ob wir nach Bayern ziehen oder sonst irgendwas, damit wir wegkommen. Aber ich will das den Kindern auch nicht antun, weil die hängen an ihre Großeltern. Mhm. Beiderseits. Ja, ja, ja. Das will ich auch nicht. Also, meinerseits nochmal Respekt. Und hoffentlich, das wünsche ich einfach, hoffentlich beruhigt sich die ganze Angelegenheit doch allmählich. Das wäre für alle Beteiligten wäre das sehr gut. Alles Gute wünsche ich dir, Albert, dir und deiner Familie. Ich denke, Jürgen, kann ich noch ein Autogramm für Gerne, wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Alles klar. Okay, tschüss. Ciao. 1:30 Uhr haben wir. 1:30 Uhr und 45 Sekunden. Und ich bin verbunden jetzt mit Heidi. Heidi ist 64. Guten Morgen, Heidi. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Heidi. Gegen wen hast du dich zur Wehr gesetzt? Ich wehre mich immer noch. Und zwar gegen Ärztepfusch. Gegen Ärztepfusch? Ja, ich bin vier Monate lang von meinem Hausarzt behandelt worden auf Gürtelrose. Dann hat mein Sohn mich im Januar 2003 ins Krankenhaus gebracht, weil ich nicht mehr stehen liegen. Ich habe nur noch vor Schmerzen geschrien. Da hat man festgestellt, dass mein Darm geplatzt war im Körper. Ach. Aber ich habe keine Bauchfellentzündung gehabt, wie man normal kriegt, sondern bei mir war das Fleisch im Rücken verfault unter der Haut. Ach. Das ist also alles in den Rücken gelaufen. Aber ist das nicht hoch lebensbedrohlich, wenn der Darm platzt? Ich hatte eine Ganzkörpersepsis. Ich habe also, man hat eigentlich immer nur Blut reingepumpt, weil danach ja der ganze Rücken offen war. Das hat ja nur geblutet. Ich kann mich daran gar nicht erinnern. Ich war 3 Monate im künstlichen Koma. Was war ganz offen? Der ganze Rücken. Der ganze Rücken war offen? Ja, da hat man das ganze faule Fleisch ausgehöhlt. Und dann hat man dann festgestellt bei der Blutuntersuchung, dass da Kolibakterien waren. Dann hat man mich dann auf den Rücken gelegt, hat den Bauch aufgeschnitten und hat 80 Zentimeter vom Dünndarm weggenommen. Du warst wie lange im künstlichen Koma? 3 Monate. Und während dieser Zeit hat man diese krasse Behandlung gemacht? Ja. Ja, die du sonst gar nicht... Immer wieder. Ich habe es ja erst im Nachhinein erfahren. Mein Gott, mein Gott. Ich habe mich nicht bewegen können. Ich habe dadurch eine Muskelschwäche gehabt. Mhm. Ich bin nach 300, weiß ich, irgendwann habe ich gesagt, ich will nach Hause. Ich bin also mit einem offenen Rücken nach Hause gekommen, weil mein Mann krebskrank war und er lag im Sterben. Wie lange warst du im Krankenhaus gewesen, als du gesagt hast, jetzt will ich nach Hause? Über 300 Tage, also über ein Jahr. Ach, 300 Tage waren das. Ja, ich habe also auch nicht laufen können. Ich habe wie ein kleines Kind wieder anfangen müssen, laufen zu lernen. Und da war der Rücken immer noch offen? Immer noch auf, ja. Weil es nicht zuheilen wollte? Dass sowas halten, normalerweise, wenn 60% der Haut weg sind, dann stirbst du. Du hast keine Überlebenschance. Und diese Haut war weg, weil die verfault war schon? Ja, ja. Wahnsinn. Man hat dann aus den Beinen, aus den Oberschenkeln bis zum Knie jeweils pro Bein 2 breite Streifen, 7 Zentimeter gemacht und wollte die transplantieren. Das war aber natürlich in dem Krankenhaus, wo ich lag. Die hatten überhaupt keine Erfahrung. Da ist nur 1/3 von angewachsen. Das heißt, ich bin also 3,5 Jahre mit einem offenen Rücken. 3,5 Jahre? Das heißt, rumgelaufen, nicht rumgekrochen. Das heißt, du warst in einer höchst lebensbedrohlichen Situation, hast extrem viel Leid erfahren müssen und Schmerzen aushalten müssen, weil... Das habe ich nicht gemerkt, Na gut, aber hinterher, als du dann wach wurdest... Nein, ich habe es nicht gemerkt, weil mein Mann im Sterben lag. Ach so, da warst du abgelenkt. Ja, das Ganze habe ich dann erst so richtig bewusst alles mitgekriegt, als mein Mann tot war und ich natürlich auch viel Zeit hatte zum Überlegen und die Papiere durchzugucken. So, wir halten mal fest, das Ganze ist passiert, weil dieser erste Arzt dich fälschlicherweise auf Gürtelrose behandelt hat. Ja. Und gegen den und gegen diese Fehldiagnose hast du dich dann zur Wehr gesetzt? Ja, 2008 aber erst, weil ich erst Unterlagen beibringen musste. Sowas verjährt nicht, weil das erst dann zum Tragen kommt, wenn man von dem Ärztepfusch erfahren hat. Ah. Und das habe ich ja erst durch mein ganzes Lesen und Recherchieren. Verstehe. So, mittlerweile ist es so, sowas dauert natürlich Jahre. Jahre. Und jetzt haben wir 2011. Wie ist der Stand der Dinge? Der Stand der Dinge ist, dass der Arzt im Moment in Urlaub ist. Wenn man dann seinen Rechtsanwalt anschreibt, dann ist der Arzt in der Fortbildung. Aber doch nicht seit 3 Jahren. immer wieder sage ich dir, immer wieder, wir warten jetzt gerade auf ein ärztliches Gutachten, das feststellen soll, welche Behinderungen ich noch habe. Denn da sind ja noch allerhand. Ich habe zum Beispiel, das ist ja bis zu... Ja, wie geht es dir heute? Schlecht. Schlecht. Sehr schlecht. Wie ist der Zustand? Ist der Rücken mittlerweile verheilt? Der ist zu, aber nur diese Haut, die man von den Beinen genommen hat, da hatte ich die ganzen Thrombosespritzen drin gekriegt. Und diese Haut ist auf dem Rücken verhärtet. Das heißt, wenn Kälte ist, wenn Wärme ist, die ganzen Einflüsse, wie bei einer kleinen Blinddarmnarbe, dann tut dir der ganze Rücken weh. Aber Domian, das merke ich nicht mehr. Wenn du 8 Jahre lang mit Schmerzen aufwachst, mit Schmerzen einschläfst, irgendwann bist du auch immun dagegen, weil das ist dein Leben. Du lebst damit. Wie ist der Zustand jetzt sonst im Körper, außerhalb des Rückens? Vom Rücken ist ja, ich habe den künstlichen Darmausgang immer noch, weil durch diese ganzen Operationen eine Gewebeschwäche habe und habe 5 Bauchdeckenbrüche. Kein Arzt traut sich daran, den Darm zurückzulegen, weil man dann sagt, dann müsste man auch die ganzen Bauchdeckenbrüche heilen. Jetzt musst du dir vorstellen, wenn jemand am Bauch operiert wird und er steht nach 2 Tagen auf, dann lagern sich die ganzen Därme wieder dahin zurück, wo sie hingehören, weil du läufst. Ich bin aber nicht gelaufen. Das heißt, meine Därme liegen alle auf dem Bauch, auf der Wirbelsäule obendrauf. Ich laufe rum mit 64 Jahren, als wenn ich im 9. Monat schwanger bin. Mensch, Heidi, was hast du mitgemacht? Du hast, weißt du, im Moment ist so die ganze Lebensqualität, die lässt natürlich nach. Die Freunde haben einen verlassen, weil die sagen, Darmausgang, oh, das stinkt bestimmt und so weiter und so fort. Und zu allem Überfluss muss ich jetzt hier aus der Wohnung noch raus. Ich habe ja so nach dem Tod meines Mannes mit meinem Sohn zusammen gewohnt, weil ich sonst die Wohnung hätte nicht halten können. Und jetzt kommt das Problem natürlich, dass ich ganz alleine bin. Weil der Sohn... Der nimmt sich jetzt eine eigene Wohnung mit seiner Freundin, das ist ganz klar. Nochmal zurückzukommen auf dein Wehren. Du, also immerhin finde ich es richtig und gut, dass du, nachdem es dir dann einigermaßen ein bisschen besser ging, dich kundig gemacht hast und recherchiert hast und da den Arzt und das Krankenhaus angezeigt hast. Wie sind die Erfolgsaussichten? Was sagt dein Anwalt? Es geht dabei, also dem Rechtsanwalt geht es natürlich auch dabei um Schadenersatz. Die Summe ist hochtaxiert auf 67.000 Euro und eine lebenslange Rente von 150 Euro pro Monat, weil ich durch die Operation auch zuckerkrank bin und die Ernährung ja umgestellt werden muss. Finde ich, muss ich gleich mal einhaken. Ich würde es dir von Herzen gönnen natürlich, dass du das bekommst, aber im Grunde genommen bei so einem schwerwiegenden Fall finde ich das viel zu wenig. Mir geht's nicht darum. Das Gleiche ist nämlich meinem Nachbarn passiert durch den gleichen Arzt. Und aus dem Grunde gehe ich hin. Mich interessiert das Geld nicht. Ich kriege meine Gesundheit nicht wieder und meine Freunde kriege ich auch nicht wieder. Aber es geht darum, den Arzt daran zu hindern, weiter solchen Fusch zu machen. Prozessiert denn dein Nachbar auch? Nee, der nicht. Der hat also die Chancen gehabt, weil der dann in ein anderes Krankenhaus gegangen ist. Der hat mittlerweile zwar mit großen Problemen den Darm zurückoperiert gekriegt. Der ist zwar alt, der ist noch ein bisschen älter als ich. Also ich finde insofern auch den Ansatz natürlich sehr richtig, was du gerade gesagt hast. Und wenn es den Zweck hat, diesem Menschen das Handwerk wegzunehmen, dass er nicht weiter Schaden anrichten kann bei anderen Patienten. Ja. Diese Fehldiagnose, was haben die andere Ärzte gesagt? Hätte er das sofort sehen müssen, dass das nun wirklich keine Gürtelrose ist? Ja, normalerweise ja, durch eine einfache Blutuntersuchung. Bei einer Gürtelrose hast du Bakterien, nach 2 Tagen Bakterien im Körper, wo die Gürtelrose mit nachgewiesen werden kann. Aber er hat niemals eine Blutuntersuchung gemacht, gar nichts. Er hatte einfach gesagt, Rückenschmerzen und dann machen wir mal Morphium. Und ich habe dann ja auch in dem Moment keine Schmerzen gehabt. Die Schmerzen waren morgens wieder, bist du wieder zum Arzt gegangen, hast gesagt, aber die Schmerzen sind immer noch da, dann spritzen wir noch weiter. Verstehe. Und du hast die Gedanken ja auch nicht gehabt, weißt du, wenn dein Mann so langsam vor sich hin wiegt. Das macht das Ganze ja noch viel dramatischer. Genau. Das war ja für deinen Mann ja auch dann einen wahnsinnigen Schock, der war schon schwer krank und du liegst dann im künstlichen Koma und auch unter lebensbedrohlichen Umständen. Ja. Ja. Also Heidi, was wünsche ich dir? Ich wünsche dir, dass du dein Recht kriegst. Und ich wünsche dir natürlich, dass du gesundheitlich, dass es doch sich vielleicht so peu à peu doch noch weiter verbessert und es dir besser geht und du wieder Lebensqualität bekommst. Das wünsche ich dir wirklich sehr. Die kriegt man nicht. Ich wünsche mir Stärke, dass ich das Ganze durchstehe. Gut, dann wünsche ich dir das. Das ist wichtig. Das wünsche ich dir. Hast du, was ich dir nur fragen will, hast du irgendwie auch Kontakt zu Patientenverbänden, die dich... Nein, nee? Gar nicht. Habe ich auch gar keine Ahnung von. So, das ist mir gerade nämlich eingefallen. Dann rufen wir dich jetzt gleich nochmal an. Es gibt ja zahlreiche Verbände von Patienten, Selbsthilfeorganisationen, die dir vielleicht auch noch einen sehr guten Rat geben könnten und dich da unterstützen in dem Kampf. Das wäre schön. Ja, das machen wir. Da rufen wir dich gleich nochmal an, Heidi. Du legst auf und Henning, mein Psychologe, der übernimmt das an und ruft dich gleich an. Okay, schönen Dank, Domian. Alles Gute, Heidi. Tschüss. Ja, danke, tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, unser Thema, ich habe mich gewehrt. Und hier ist Marita, die ist 49. Hallo, Marita. Hallo, Jürgen. Hallo, Marita. Da bin ich aber froh, dass ich dich sprechen kann. Schön, dass du bist. Ich hoffe, dass du mir jetzt weiterhelfen kannst. Ich bin gespannt. Scheint ja ziemlich religiös angehaucht zu sein, deine Sendung heute. Jetzt komme ich auch noch mit so einem Problem. Ja. Und zwar bin ich gerade mittendrin, mich verzweifelt zu wehren gegen eine Glaubensgemeinschaft, in dessen Fängen sich unser Sohn befindet. Wie alt ist der Sohn? 17 Jahre. In welcher Glaubensgemeinschaft ist er? Zeugen Jehovas. Aha. Ist der, glaube ich, auch im Ohr irgendwie, ne? Absolut, absolut. Kennen wir alle. Ja. Kennen wir alle. Und das Schlimme ist ja, dass ich mich noch nie so schlecht in meinem Leben gefühlt habe wie zurzeit, denn ich bin verantwortlich dafür. Ich fühle mich richtig schuldig. Bist du denn ich auch bei den Zeugen? Ja, ich war. Ich bin vor 3 Jahren dazugestoßen, habe mich auch lange Zeit intensiv damit beschäftigt, bis ich dann irgendwann vor einer Frage in meinem Leben stand, wo ich erkannt habe, Mensch, du kannst dich ja überhaupt nicht so entscheiden, wie du eigentlich willst. Mhm. Musst erst immer die Bibel und dein Gewissen befragen. Und das war für mich eigentlich der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt drehe ich auf den Fuße um und habe die Tür zugemacht und die ist dann auch zu. Also ich bin definitiv weg davon. Aber du hast den Sohn damals mitgenommen. Ja. Vor 3 Jahren. Gesehen, ja, nee, er ist noch nicht so lange dabei. Er ist jetzt ungefähr 2 Jahre dabei. Ah ja, mit 15 ist er dazugekommen dann ungefähr. Ja, kritisches Alter. Ja. Und ich habe dann, also er hat gesehen, wie ich mich immer sehr intensiv damit beschäftigt habe. Er fand das ganz toll. Er ist eigentlich auch religiös erzogen worden. Und hat mich dann einfach gefragt, weil ich war ja auch sehr euphorisch in dem Moment. Ich habe mich auch richtig dafür begeistert. Und hat mich dann gefragt, ob er mal mitgehen dürfte. Und ich habe ihm das dann nicht verwehrt. Und das war halt eben der fatale Fehler. Und das hat ihm gleich gefallen und er ist dann da geblieben und ist heute immer noch mit wehenden Fahnen dabei. Ja, und wie? Und ich habe jetzt gedacht, dass er mit mir zusammen dann auch den Rückzug antritt, aber das war jetzt definitiv nicht der Fall. Im Gegenteil, wir kommen als Eltern überhaupt gar nicht mehr an ihn ran. Also er ist nur noch widerstandsleistender, er rebelliert. Ja. Wir kommen überhaupt gar nicht mehr. Also jetzt war ich gerade mit den Zahlen ein bisschen durcheinander. Wie lange bist du jetzt raus aus den Zeugen? Ich bin jetzt Anfang des Jahres raus. Ist dein Mann auch dabei gewesen? Ja, aber der ist bodenständig geblieben. Er ist trotz allem neutral geblieben. Ist er denn jetzt auch raus? Ja, wir waren auch ja nie richtig drin. Also richtig dabei ist man ja erst mit der Taufe. Und das wäre bei mir jetzt kurzfristig der Fall gewesen. Und ich habe wirklich noch gerade rechtzeitig die Kurve gekriegt. Ne? Ja. Nachdem du dann gesagt hast, ich gehe raus, ich will nicht mehr, kam es da nicht zu einer Diskussion zwischen dir und dem Sohn? Oder zwischen euch und dem Sohn? Ja, erst im Guten, nachher auch etwas heftiger. Aber je mehr man ihn dann vom Gegenteil überzeugen will, umso mehr überzeugt ist er dann. Ja. Wir haben jetzt auch, wie gesagt, wir haben jetzt auch herausgefunden, dass diese Gesellschaft also ihn im Hintergrund immer noch weiter bearbeitet und beeinflusst. Ich habe jetzt schon in meiner Verzweiflung das Jugendamt mit auf den Plan gerufen, habe da heute mich auch noch mit auseinandergesetzt. Da hat man mir gesagt, solange keine Straftat vorliegt und können solange das Leben in Gefahr ist, können die nichts machen. Nein, das können sie nicht. Insofern ist die Zeugenhofer sind ja eine anerkannte Religionsgemeinschaft. Richtig. Insofern kann natürlich die Polizei da gar nichts machen, zumal er 17 Jahre alt ist, er steht kurz vor der Volljährigkeit. Da können Behörden überhaupt gar nichts unternehmen. Da kannst nur du durch die Argumentation, wenn überhaupt, was erreichen. Oder über Freunde. Ja. Wie ist es denn mit Freunden? Ja. Die hat er sich jetzt in der Gesellschaft gesucht. Er hat von allem anderen Abstand genommen. Ich bin völlig sprachlos, dass gerade ein junger Typ da ist doch im Prinzip alles, was die sagen, stößt doch ab. Dass ja, der fasziniert ist davon. Wieso? Was zieht den denn dahin? Was ist deine Vermutung? Was ist eure Vermutung? Es wird ja innerhalb der Gesellschaft unheimliche Herzlichkeit und Wärme ausgestrahlt. Mhm. Und er ist ein sozial engagierter Charakter. Er möchte irgendwann auch mal im medizinischen Fuß fassen. Mhm. Und spätestens dann wird er Probleme bekommen, weil die Blutfrage ja ganz ein großes Thema ist. Mhm. Und ich habe jetzt einen sehr, sehr guten Hausarzt, den habe ich mir auch schon mit ins Boot geholt. Der hat sich selber angeboten, dass er mit unserem Sohn mal drüber spricht, weil der auch ehemaliger Rettungsmediziner ist. Der wird ihm jetzt so aus erster Hand das Ganze mal verdeutlichen, weil er auch sagt, spätestens dann wird er Probleme bekommen. Finde ich zum Beispiel schon mal eine sehr gute Idee. Wenn du den Hausarzt, respektiert deinen Sohn diesen Arzt? Ja, sehr. Sehr, das ist gut. Das ist ein sehr guter Trick. Denn ich vermute auch, dass die Fronten verhärtet sind. Wenn du anfängst zu argumentieren, macht er zu. Genau. Ne, da ist wahrscheinlich alles gesagt und dann ist es immer dasselbe Ritual und dann ist Schluss. Aber wenn von außen jemand kommt, eine Respektsperson, der vielleicht dann auch noch den Beruf hat, den er irgendwann mal ergreifen will, ist das schon mal ein sehr guter Schritt. Das finde ich schon mal sehr klug. Ja, also das ist meine einzigste Hoffnung jetzt, die ich da eigentlich noch habe. Ich weiß jetzt nicht, was ihr da jetzt noch so für Möglichkeiten habt, wo man sich dran wenden kann und ob es überhaupt irgendwelche Anlaufstellen noch gibt. Ja, es gibt natürlich von den Kirchen Sektenbeauftragte. Überall, da können wir dir gleich auch noch die entsprechenden Adressen geben. Finde ich auch immer, finde ich gute Ansprechpartner, haben wir gute Erfahrungen mitgemacht. Sollte man auch das Gespräch suchen. Die kennen dann wieder dieses und jenes. Ja, Entschuldigung. Das sagte mir auch von seiner Lehrerin, die habe ich ja auch schon informiert und die will sich jetzt auch schon schlau machen, aber es gibt ja in jeder Großstadt einen Sektenbeauftragten. Ob das hier bei uns jetzt gibt, weiß ich nicht, aber das muss ich dann draufstellen. Das kriegen wir für dich auch gleich gerne raus, wo immer du auch wohnst, Das ist super. Oh, wenn mir da mal schon mal jemand weiterhilft, dass ich wenigstens weiß, an wen ich mich da wenden kann. Also nochmal, mit dem Arzt, das finde ich sehr gut. Wie ist das mit dem Stichwort Lehrer? Gibt es da vielleicht eine Person, die er sehr achtet? Ja, das ist seine Klassenlehrerin, ne? Also er ist jetzt das ist ja auch noch das Schlimme, er ist jetzt mitten im Abschluss. Und diese Gesellschaft suggeriert den Jugendlichen und überhaupt den Schülern, sie müssten eigentlich ja gar nicht mehr irgendwie einen hohen oder einen guten Abschluss anstreben, weil es wird ja sowieso bald eine neue Weltordnung geben und dann ist das sowieso alles. Achso, die Welt geht mal bald wieder unter, ne, bei den Zeugen Jehovas. Ja, natürlich, ganz genau. Wie schon so oft. Ich sag's mal was Provokantes. Das könnten jetzt, wenn jetzt ein Zeuge hier sitzen würde, würde der sagen, na hören Sie mal, was regen Sie sich auf? Das ist ein freier Mensch. Lassen Sie ihm doch seine freie Willensentscheidung, dass er in eine Glaubensgemeinschaft geht, die er für richtig hält. Wieso reden Sie ihm da rein? Könnten die sagen. Das ist ja immer das Problem, wenn man sich mal wirklich intensiv damit beschäftigt, so wie ich das jetzt getan habe. Man sieht ja auch, dass es immer Menschen sind, die irgendein Handicap haben oder die halt nicht stark genug im Leben dastehen, die einen Wegweiser brauchen. Nicht unbedingt. Ich kenne Zeugen Jehovas, die sehr gut im Leben stehen und kein Handicap haben, sehr erfolgreich sind und wo alles stimmt. Naja, also hier war es jetzt definitiv nicht der Fall. Ja. Aber es macht ja... Also nochmal, was würdest du entgegnen, wenn man sagt, der Junge ist oder der junge Mann hat sich dafür entschieden, seien Sie so tolerant und lassen Sie ihn seinen Weg gehen? Das Problem ist, dass mir das Jugendamt heute mitteilte, also ganz geschickt haben die das eigentlich gemacht, die haben über Fragen, haben die jetzt haben sie mich eigentlich mehr oder weniger auf die Sprünge geholfen, herauszufinden, wer bei denen jetzt auf der Matte gestanden hat heute. Die erzählten mir nämlich, dass sie das schon in Verbindung gebracht hatten. Die hatten eine Nachricht von mir auf dem Tisch, dass sie mich zurückrufen und zeitgleich war auch jemand da gewesen. Und ich habe das jetzt ganz geschickt herausgefunden, dass das einer gewesen ist von den Zeugen Jehovas, der Koordinator, der sich da eine Rechtsauskunft geholt hat. Das musst du dir mal vorstellen. Beim Jugendamt? Beim Jugendamt. Eine Rechtsauskunft jetzt für was konkret? Also wie weit die jetzt im Recht sind, dass sie ihn jetzt weiter beeinflussen. Achso, ich verstehe. Ne? Also du rennst bei mir offene Türen ein, das weißt du oder ahnst du natürlich auch. Ja, natürlich. Dass ich von dieser Vereinigung überhaupt nichts halte. Das ist mir schon bekannt. Ja, überhaupt nicht. Das hab ich schon irgendwie mal durchgesickert. Genau, ja. Überhaupt nichts. Und ja, also wir rufen dich jetzt nochmal an wegen der Sektenbeauftragten. Vielleicht können wir dir da auch konkret helfen. Vielleicht haben wir da irgendwas anderes. Wir gucken mal nach. Je mehr Informationen du kriegst, desto besser für dich. Aber der Arzt ist gut, die Lehrerin sollte das Gespräch auch nochmal suchen. Und vielleicht auch noch einen Freund, wenn es da noch jemanden gibt aus seinem Umfeld von früher, den er auch ganz gut findet, mit dem man vielleicht so auf gleicher Ebene mal diskutieren könnte. Denn da gibt es ja interessante Fragen auch Sexualität und da sind die ja auch ganz rigide. Richtig, das größte Problem ist ja, dass er wirklich einen medizinischen Beruf ergreifen möchte. Das zudem, und ja. Dass er dadurch seine ganze berufliche Zukunft irgendwie aufs Spiel setzt. Vielleicht. Ne? Weil er wird ja natürlich mit der Blutfrage konfrontiert. Das ist ja gar nicht auf den Weg zu gehen. Alles klar, Marita. Wir hoffen, dass der Sohn rauskommt aus dieser Vereinigung. Und wir rufen dich jetzt gleich nochmal an und versorgen dich noch mit weiteren Informationen. Das ist nett. Das alles Gute, Marita. Du legst bitte auf und wir melden uns. Dickes Kompliment an dich und deine Sendung. Dankeschön, sehr nett von Wunderbar. Dir. Tschüss. Jo, danke. Ciao. Tschüss. 1:50 Uhr und hier ist Petra. Und die Petra ist 57. Guten Morgen, Petra. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Petra, gegen wen setzt du dich zur Wehr? Ich habe mich zur Wehr gesetzt gegen meinen Lebenspartner. Ja? Ja, der hat mich 2,5 Jahre misshandelt. Wie lange liegt das zurück? 15 Jahre. Ja? Der hat dich 2,5 Jahre misshandelt? Geschlagen, vergewaltigt, gedemütigt. Es ist schlimm. Ich leide da heute noch drunter. Und als gestern Abend... Ich muss dir sagen, ich gucke jeden Abend deine Sendung. Mhm. Und ich finde die Sendung klasse, toll. Seitdem habe ich gestern nicht mehr geschlafen, weil da standen alle Bilder wieder offen. Nachdem die alte Dame gesprochen hat gestern? Auch, ja. Mhm, ja. Aber die Dame eben mit den Verletzungen, das war ja auch fürchterlich. Mhm. Oh, das ist ja so rührend. Mhm. Ja. So. Jedenfalls. Wie lange warst du denn damals mit dem 2,5 Jahre. Ach, du warst auch nur 2,5 Jahre mit ihm zusammen? Ja, ja. Und die gesamte Zeit hat er dich so schlecht behandelt? Ja, und das Allerschlimmste war, als er seine Dienstwaffe auf mich gerichtet hat. Er war Waffenträger. Dienstwaffe? Eine Dienstwaffe auf mich gerichtet. Was für in welchem Dienst war er? Polizei. Polizei auch noch? Ja. Die waren öfter im Haus, weil die Nachbarn, die meine Schreie gehört haben, wenn er mich verprügelt hat, dann haben sie die Kollegen gerufen. Und es gab da auch Anzeigen, aber es wurde immer unterm Tisch gekehrt. Aber was am allerschlimmsten war, wo ich heute noch drunter leide, was ja auch nicht wegzudenken ist, es gab einen schweren Autounfall. Inwiefern? Wir waren mal unterwegs, ich war der Fahrer und er hat mich während der Fahrt geschlagen, weil er betrunken wieder war. Er ist ja auch Alkoholiker gewesen. Mhm. Und dann bin ich natürlich aufgefahren. Auf ein anderes Auto? Und ich habe meinen Fuß verloren. Du hast deinen Fuß verloren? Das Gasbinder hat den Fuß weggerissen. Mhm. Und das andere Bein war durch innere Verletzungen kaputt. Ich bin mit dem Kopf durch die Scheibe. Und es ist schon schlimm. Ich saß lange im Rollstuhl. Wie verletzt war er? Er hat nur einen Bums gehabt an der Scheibe. Ach, er war gar nicht verletzt? Nö. Wenn der Mann solche schlimmen Sachen mit dir gemacht hat, wenn du auch sagst, dass er dich vergewaltigt hat. Ja. Mehrfach in diesen 2,5 Jahren. Hast du den angezeigt? Eigentlich ja. Was heißt eigentlich? Naja, was heißt eigentlich? Es waren seine Kollegen. Ach, die haben es dann irgendwann nicht mehr unterrichtet. Ich denke, das wurde immer so verdurcht. Und die 1,5 Jahre, die ich im Rollstuhl saß, da war ich, wie soll ich das sagen, ich hatte keine Kontakte, ich war hilflos. Warst du denn in dieser Zeit mit ihm immer noch zusammen? Ja, ja, leider. Hat er dich, als du dann im Rollstuhl saßt, auch noch geschlagen? Ja. Und auch noch vergewaltigt? Ja, und als ich das letzte Mal auf dem Fußboden lag, und da hat er die Waffe nochmal auf mich gerichtet und dann musste er die Waffe abgeben. Da habe ich habe aus eigener Kraft das gesunde Bein hochbekommen und ihn gegen die Brust stoßen können und weg, dass ich wegkrabbeln konnte. Ich glaube, der hat mich umgebracht. Dann bist du weggekrabbelt, aber du warst ja doch sehr gehandicapt. Ist er nicht hinter dir her? Ja, doch, natürlich, aber dann habe ich Hilfe bekommen, da kamen die Kollegen ja wieder. Das heißt, irgendjemand im Haus hat deine Schreie gehört? Ja, sicher. Und die hatten die Polizei benachrichtigt? Ja, wieder, ja. Was ist denn aus diesem Mann dann geworden? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Es gab keine Gerichtsverhandlung? Nein. Nein? Nein, ich hatte das große Glück, durch einen früheren Freund aus diesem Haus rauszukommen. Mit dem Mann habe ich längere Jahre zusammen gelebt. Er hat mir immer versucht zu helfen und hat immer versucht, mir zu sagen, du brauchst fachliche Hilfe. Mhm. Ich war noch nie beim Psychiater. Mhm. Und es gibt Fernseh und Ähnlichkeiten und da stehen alle Bilder vor mir. Aber nochmal die Frage, Petra. Als du dann weg warst von ihm, wieso hast du ihn da nicht angezeigt? Ich weiß es nicht mehr. Offensichtlich hat es dann doch keine Anzeige gegeben, sonst hätte... Doch, damals immer, wenn die kamen oder so, habe ich doch das angezeigt. Denn die haben doch was aufgenommen. Gut, aber es gab keine Gerichtsverhandlung. Nein, die gab es leider nicht. Weißt du denn, ob der dann weiter im Dienst gearbeitet hat? Wenn ich das so richtig will, weiß, wurde er in Unehren entlassen. Wie ist es dir denn dann gelungen, dann wirklich dann von ihm loszukommen? Durch einen Studienfreund. Und hat er dich denn, ja, hast du ja gar schon so gesagt, aber hat er dich denn so freiwillig gehen lassen? Ja, er wollte dann sich mit diesem Mann prügeln und so, aber das hat er nicht zugelassen. Ich durfte meine Sachen packen, da hat der Freund aufgepasst und hat mir da geholfen, dass ich meine Sachen wenigstens ein bisschen rausbekomme. Das wenigstens das Persönliche. Als du den damals kennengelernt hast, wie war der denn da drauf? Na, ganz souverän und zuvorkommend und alles. Aber als ich eingezogen war, keine 3 Monate, dann ging das Theater los. Ich wusste das nicht. Er ist ein Psychopath. Mhm. Und ich bin ja nicht die einzigste Leidtragende. Wie kommt es, dass du das dann überhaupt so 2,5 Jahre ausgehalten hast? Ja, das weiß ich auch nicht mehr. Nee, das mit dem Unfall. Der Unfall spielt ja auch noch eine Rolle, 1,5 Jahre Rollstuhl. Aber was ich noch sagen will, er hat ja auch zum Vorzelt genommen, wenn er Vernehmungen vornehmen musste, weibliche Personen, die er anschließend aufgesucht hat und sexuell bedroht hat und belästigt hat. Ich bin kein einziges Opfer. Deswegen bin ich so fassungslos, dass es da keine Gerichtsverhandlung gegeben hat. Heute, wenn ich so drüber nachdenke, tut mir manches leid, dass ich keine Hilfe hatte, stärker war, das zu machen. Meine einzige Hilfe ist, dass ich mich wehren konnte mit einem Fuß noch, sonst hätte der mich die Nacht hätte ich nie überstanden. Das war deine Rettung. Ja. Irgendwie ja. Sag mal, dieser Verkehrsunfall war ja nun auch sehr gravierend, sehr schwer. Ich bin heute behindert. Ich kann nicht mehr laufen. Ja, du hast ja den Fuß verloren, wie du gesagt hast. Ich wurde wieder angenäht, aber er ist steif. Gab es denn da keine Gerichtsverhandlung? Nein. Wer war denn da denn offiziell schuldig an dem Unfall? Na, ich bin der Fahrer gewesen. Ich bin aufgefahren und ich habe aber niemanden weiter verletzt. Das war ja. Und du hast auch nicht gesagt, dass du geschlagen wurdest? Nicht so direkt habe ich das den Leuten gesagt. Die haben es aber gesehen. Ich war doch grün und blau immer. Und dann musste ich immer sagen, bin die Treppe runtergefallen, gegen die Tür gelaufen. Na gut, wenn du es nicht konkret ausgesagt hast, ist es für die natürlich... Ja, ich habe es ja schon öfter gesagt, weil ich hatte ja auch andere Gelegenheiten. Weil die sind ja auch ab und zu mal so vorbeigekommen, einfach weil denen das schon spanisch vorkam. Und die wussten, ich bin behindert, ich sitze im Rollstuhl. Da gab es schon mal Kontrollbesuche und so. Und dann habe ich dann mal gesagt, ja, es ist nicht ganz so wahr. Es war anders. Aber ich habe auch deutlich gesagt, er hat mich geschlagen und ich möchte das zur Anzeige bringen. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass einmal was anderes zu meinen Gunsten gewesen ist. Ich meinte das gerade auch bezogen auf den Unfall. Da musstest du ja dann hinterher auch Aussagen machen. Ja. Hast du da die Aussage gemacht? Ja, habe ich. Dass es zum Unfall gekommen ist, weil er dich geschlagen hat? Das habe ich, ja. Was für eine grauenhafte Geschichte. Heute kannst du hast einen Fuß verloren, aber kannst du mit einer Prothese dennoch gehen? Ja, ich bin behindert, ich gehe vornübergebeugt und, ja. Und du warst nie in psychologischer Behandlung? Nein. Warum das nicht? Mein neuer Partner hat es immer versucht und ich habe immer gesagt, ich weiß es nicht, wie sollen die mir denn helfen? Leider ist mein Partner im Oktober leider so plötzlich verstorben. Immerhin rufst du hier an und erzählst mir das. Ja, ich habe die ganze Nacht schon dran gedacht. Das finde ich gut. Und das, glaube ich, ist ein erster Schritt. Ich habe jetzt zum ersten Mal alles ausgesprochen. Bin noch ganz so aufgeregt. Also Petra, ich bin davon überzeugt, dass du ganz dringend psychologisch-psychiatrische Hilfe brauchst. Ganz dringend. Wie das gemacht wird und welcher Art, da beraten wir dich jetzt im Hintergrund, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ja. Ich finde es sehr gut, dass du angerufen hast und wir tun jetzt alles, um dir noch in unserem Rahmen zu helfen. Ich bitte dich aufzulegen, wir melden uns gleich. Dankeschön. Ja. Alles Gute von Herzen, liebe Petra. Und ich wünsche für euch alles Gute. Dankeschön, das wünsche ich dir natürlich auch. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Katrin Benek. Morgen wieder mit einer freien Themennacht. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen unter unserer bekannten Telefonnummer. Und ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.